Blockcast Black Stories, Folge 8 vom Mai 2008. Blockpunkt über Blockpunkt. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von Blockpunkt über Blockpunkt. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Podcasts bei blog.juba.de. Heute eine Folge leider wieder ohne René, der ist verhindert. Aber ich habe wieder ein starkes Rateteam mit dabei. Das sorgt für spannende Unterhaltung garantiert. Und zwar freue ich mich auf Susanne und Steffen wieder. Hallo. Hallöchen. Ihr wart ja schon mal dabei und habt gut vorgelegt. Ja, hat so viel Spaß gemacht, dass wir nochmal da sind. Richtig. Das freut uns. Und ihr könnt jetzt wieder mitraten. Bei den Black Stories nochmal zu den Regeln. Also es geht um eine Geschichte, die unter einem bestimmten Motto steht. Und Susanne und Steffen und ihr da draußen an euren Kopfhörern müsst halt raten, was dahinter steckt für eine Geschichte. Okay. Mal ist es schwieriger, mal ist es leichter. Wir werden sehen, ich weiß es nicht wirklich. Wir strengen uns auf jeden Fall an. Genau. Und unterbieten die 12 Minuten. Von der letzten Woche, genau. Richtig. Da bin ich mal gespannt. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die heutige Story steht unter dem Motto Tödliche Gier. Und der Untertitel dazu... Okay, brauchst gar nicht weiterreden, wir wissen schon. Tödliche Gier, 85-Jähriger und beim Sex umgekippt wegen Herzinfarkt. So, richtig? Die Frage leider ist ja, falsch. Gier wonach? Ja, Gier nach Sex oder nach Geld? Nein, komm, sagt Fun und Spaß. Ja. Ja, Susanne ist jetzt wahrscheinlich von sich ausgegangen. Was? Kann sein. Könnt ihr nachher noch ausdiskutieren. So. Also, tödliche Gier. Der Untertitel lautet, weil ein Junge immer mehr wollte, musste er sterben. Ein Junge. Der hat zu viel Süßigkeiten gegessen. Nein. Kann man... Aber es war Essen, oder? Also... Wenn man das als Essen bezeichnet, ist man, glaube ich, nicht mehr normal. Oh Gott. Aber es, also es, ja. Tödliche Gier. Es passt nicht. Essen ist es nicht eigentlich. Okay. Ich würde da kein Essen zu sagen. Okay. War der Junge unter 18? Steht das da irgendwie das Alter? Also ich schließe mal aus der Geschichte daraus, dass er noch recht jung war. Hm. Aber vom Alter steht ja nicht. Okay, aber da steht nichts weiter außer tödliche Gier. Weil er immer mehr wollte, musste er sterben. Genau. Richtig? Mhm. Eigentlich ist es ganz simpel. Man weiß, worum es geht. Ja, das ist immer so. Ja. Okay, weil er immer mehr wollte. Es muss irgendein Laster gewesen sein, der hat nicht genug davon gekriegt. Und Essen war nicht wirklich, sagt Stefan. Nee, also ich würde es nicht als Essen bezeichnen. Der hat kleine Goldbarren gesammelt und die waren irgendwie mit irgendeinem Gift beschichtet und der hat die unterm Kopfkissen gelagert und dann ist er dadurch abgenippelt. Falsch. Genau. War falsch. Ja, ist ja gut. Er hat zu viel Alkohol getrunken. Nein. Also wenn da steht Junge, so viel geraucht. Schließt das mal aus. Nein. Und rauchen genauso. Drogen. Ist schon mal nicht verkehrt. Droge kann ja viel sein. Drogen. Nicht zu. Was war das tödliche Gier? Hm. Weil ein Junge immer mehr wollte, musste er sterben. Hm. Drogen hast du gesagt, das ist schon mal richtig. Gut. Okay. Jetzt müsst ihr nur noch den Zusammenhang herstellen. Ja, was schließt Drogen ein? War er ein Dealer? Nein. Weil, ist ja die Frage, hat er Drogen vertickt, selber genommen? Ich denke mal, selber genommen, das wäre nicht. Also war er Konsument. Richtig. Gut, jetzt ist die Frage, was hat er konsumiert? Zigaretten nicht waren, Alkohol nicht waren. Was nicht waren Drogen? Tabletten. Könnte sein, Tabletten oder halt so Sachen wie... Nee, Drogen. Ja, Drogen, aber es ist mir noch zu allgemein. Ja, deswegen. Koks. Aber man muss. Denk mal an eure Jugend vielleicht. Was? Also ich würde jetzt nichts unterstellen. Ich habe nie Drogen genommen. Das ist sehr vernünftig. Wir beide nicht, sonst hätte ich ja nicht. Das sollte man auch nicht. Wir saufen alle gern mal, aber das hast du ausgeschlossen. Ich nicht. Stefan hat Zigaretten und Alkohol ausgeschlossen. War richtig. Soweit richtig. Ich habe gefragt, er hat nein gesagt. Ja, ja. Genau. So, also Drogen. Na, also wenn du sagst Jugendzeit, dann wohl gekifft. Nein. Also was anderes gab es in meiner Jugendzeit nicht. Rauchen, trinken. Ich habe nicht mal einen Joint geraucht, davon abgesehen. Ich auch nicht. Klebstoff geschnüffelt. Nee, Musik es ist auch eine ist Droge. Viel zu Musik ist auch kann auch eine Droge sein, ja. Von bestimmten Künstlern zum Beispiel. Richtig. Nee, aber das ist völlig falsch. Es ist ganz einfach, eine ganz einfache Droge. Und mit dem Essen hat es nichts zu tun. Nein, also ich würde es nicht als Essen bezeichnen. Einfache Droge. Ja. Sind wir jetzt... Wir sind zu alt dafür. Nein, das ist einfache also Droge. Und an unsere Jugend denken. Naja, eher nicht. Ich glaube, ich traue euch sowas nicht zu. Nein. Der hat sich totgespielt hier vor so einem völlig falsch. Dingensspiel. Also Droge wirklich im Sinne von Droge. Das ist schon richtig. Okay. Aber wenn es Joints nicht waren oder nein. Marihuana oder Koks oder so ein Kram. Nein. Ecstasy. Der ist in der Disco gewesen und hat zu viel Ecstasy eingeschmissen und hat sich totgetanzt. Totgetanzt? Ja, er war dann irgendwann so wahrscheinlich der Kreislauf. Es ist eigentlich richtig, aber versucht es mal noch ein bisschen. Na, der wollte einfach so wach und hibbelig sein, dass er immer mehr und gierig und die Ecstasy-Dinger gleich fünf auf einmal und dann schwupp hat sein Kreislauf versagt. Ja, und das ist eigentlich die richtige Lösung. Echt? Ja. Glückwunsch. Cool. Glückwunsch. Komm hier, gib mir fünf. So, das war deutlich genug. Also, wir lösen das auf. Der Junge machte in einer Disco Bekanntschaft mit Ecstasy und verschiedenen anderen Partydrogen. Im Verlauf der Nacht, die er durchtanzte, warf er immer mehr Pillen ein. Schließlich brach er vor Erschöpfung tot zusammen. Na, sag ich doch, tot getanzt. Ja. Ich wollte jetzt nur noch mal fürs Protokoll. Die Antwort kam von mir. Ja, okay. Genau, das müssen wir festhalten. Haben wir dir 12 Minuten unterboten, Stefan? Die haben wir locker unterboten. Ey, cool. Wir haben unseren eigenen Rekord geschlagen. Ja. Ja, das ist doch nicht schlecht. Mhm. Ja, also wenn ihr auch mal mitmachen wollt oder eine Idee habt für eine Story, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion. Oder ruft uns an unter Berlin 030 202 36803. Und vielleicht erleben wir ja wieder Steffen und Susanne irgendwann mal bei einer weiteren Folge. Bestimmt, Stefan. Na klar. Es wird jeden Abend gespielt. Ja, jetzt ja. Mit Black Stories. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ging ja wirklich richtig schnell diesmal. Sehr gerne. Ja, wir haben heimlich geübt. Ja, ich glaube, wir brauchen schlechtere Kandidaten. Wir müssen es künstlich herausziehen, genau. Die Spannung. Ja, und hoffe, hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ja. Und dann hören wir vielleicht mal wieder voneinander. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Also, tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu.